Freiheit für unser Land. Mit ewigen und durchsteigenden Kampf. Und wenn ich stolz bin, die Bannerin bin, ein Zeichen der Kraft, die niemand bezwingt. 1, 2, 3, 4. Niemals weichen wir. Unser Stolz ist ungebrochen. Es geht um unser Land und unsere Freiheit. Niemals weichen wir. Bei weiter unerschrocken. Und was sie auch macht, wir halten dagegen mit aller Kraft. Wir stehen fest im Volk und Nation. Ehre und Freiheit sind unser Lohn. 1, 2, 3, 4. Niemals weichen wir. Unser Stolz ist ungebrochen. Es geht um unser Land und unsere Freiheit. Niemals weichen wir. Mal weiter unerschrocken, bis zu unserem Sieg, weil es ist so weit. Egal was noch geschehen mag, bald kommt unser Siegestag. Zeig mal in und der Mitte des Wagens, weiter stolz wird der Sieg uns tragen. 1, 2, 3, 4. Niemals weichen wir. Unser Stolz ist ungebrochen. Es geht um unser Land und unsere Freiheit. Niemals weichen wir. Mal weiter unerschrocken. Bis zu unserem Sieg, weil es ist so weit. Niemals weichen wir. Unser Stolz ist ungebrochen. Es geht um unser Land und unsere Freiheit. Niemals weichen wir, mal weiter unerschrocken. Bis zu unserem Sieg, weil es ist so weit. Niemals weichen wir, unser Stolz ist ungebrochen. Es geht um unser Land und unsere Freiheit. Niemals weichen wir. Mal weiter unerschrocken, bis zu unserem Sieg, weil es ist so weit, so weit, so weit, so weit, so weit.